Der Herr weiß, wie er die Seinen beschützt. Et l'Éternel, il sait comment protéger ses siens. Then in the B part of 10, look at it, verse 10 again. He said, thou hast blessed the work of his hands. You know, you never come to Christ and not be blessed because he is blessed. He is a blessing. Amen. And his substance is increased in the land. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 11. Merci. But put forth your hand now and touch all that he had, and he will cause thee to your face. Mm-hmm. And the Lord said unto Satan, behold, all that he had is in thy power. Only upon himself put not forth your hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. I don't know if somebody is getting this. Mm-hmm. Amen. Amen. Satan knows that the Lord is our protection. Mm-hmm. Der Satan weiß, dass der Herr unser Schutz ist. Le diable sait que l'Éternel est notre protection. Look at Job 2, please. Wir schauen uns hier from 1 to 6. Ab Vers 1. He said, again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And Satan came also among them to present himself before the Lord. And the Lord said unto Satan, from whence comest thou? And Satan answered the Lord and said, from going to and fro in the earth, and from walking up and down in it. Again. And the Lord, again, verse 3. And the Lord said unto Satan, have thou considered my servant Job, that there is none like him in the earth, a perfect and an upright man, one that feareth God and eschewed evil, and still he holdeth fast his integrity, although thou movest me against him to destroy him without a cause. He said, though Satan, remember Satan is the accuser of the brethren. Mm-hmm. He said, though you move me to destroy him. Mm. I don't know if you are getting it. Mm. So take my protection away from him. Mm. Erinnert euch daran, dass der Satan der Verkläger der Brüder ist. Ne? Und auch hier hat er versucht, sozusagen Hiob bei Gott anzuklagen. Und wir lesen hier, dass der Herr auch gesagt hat, obwohl du mich gereizt hast, ihn ohne Ursache zu verderben, hält er immer noch fest an seiner Tadellosigkeit. Mm. Et rappelez-vous que Satan est l'accusateur des enfants de Dieu. Et on peut voir que Dieu dit à Satan, malgré que tu voulais que... verset 3, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur? Il n'y a personne comme lui sur terre. Cet homme intègre et droit craigne Dieu et se détourne du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à la perte de son motif. Praise the Lord. Verse 5. Verse 5. He said, but put forth your hand now and touch his bones and his flesh, and he will cause thee to your face. And the Lord said unto Satan, behold, he is in your hand, but save his life. You know, Satan is never a savior. Mm-hmm. Is somebody getting something here? Der Satan ist niemals ein Retter. On peut voir que le diable n'est jamais un sauveur. The Lord is not saying save his life. He said accept his life. Mm. You can touch everything, but not me. Mm. You cannot touch me. Amen. We are you getting it? Mm. Life, believer's life, Christ is believer's life. Amen. And it can never be given. Und der Herr sagt hier zum Satan, also gibt ihm die Erlaubnis, dass er sozusagen Hiob antasten kann, aber er sagt hier, schone sein Leben. Und damit sagt er dem Satan auch gleichzeitig, dass er sein Leben nicht antasten kann und dass er ihn nicht antasten kann, weil wir als Kinder Gottes, unser Leben Christus ist und niemand kann Christus antasten. Verset 6, l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et quand Dieu dit d'épargner sa vie, il dit que le diable peut tout avoir, mais il ne sera jamais capable de toucher la vie d'une personne qui appartient à Jésus-Christ, qui appartient à Dieu lui-même, parce que la vie est Dieu. Donc, même pour nous, le diable peut essayer de tout tenter dans nos vies, mais il ne sera jamais capable de toucher Jésus-Christ, qui est notre vie. Praise the Lord. Alléluia. You know, here, somebody can say, why did the Lord even allow it at all? Amen. That Satan will go to Job. Himmel at all. Hier könnte man sich beispielsweise fragen, okay, wieso hat der Herr es überhaupt erlaubt, dass der Satan ihn überhaupt irgendwie antasten kann oder ihm irgendwie was zustoßen kann? Warum hat er überhaupt zugelassen, dass der Satan so viel Zugang zu seinem Diener Hiob hat? Et aussi on peut se poser la question pourquoi l'Éternel a permis au diable de s'approcher à son serviteur Job. Amen. Remember, since the fall, pollution has been everywhere has been polluted. Amen. Erinnert euch daran, dass seit dem Sündenfall die ganze Erde komplett verunreinigt wurde. Rappelez-vous que depuis la chute de l'homme, tout sur terre a été pollué. And the Lord never forced anyone to be with him. Und der Herr zwingt niemanden bei ihm zu bleiben. Et l'Éternel ne force jamais quelqu'un à rester à ses côtés. He himself always wants to see your trust. Er selber möchte sehen, wie sehr du ihm vertraust. Lui-même veut voir à quel point tu lui fais confiance. Amen. He did not force Satan to leave, you know, when he was Lucifer, to live in heaven. Amen. He cast him out. Amen. He never forced anyone. Und der Herr zwingt niemanden zu irgendwas, sondern er möchte halt die Aktion sehen. Er hat zum Beispiel Lucifer auch nicht gezwungen, im Königreich Gottes zu bleiben, nachdem er sich gegen Gott aufgelehnt hat. Et l'Éternel ne va jamais te forcer à faire quelque chose contre ta volonté. Il veut toujours voir que tu lui fais confiance. Il n'a jamais forcé Lucifer à l'obéir ou à rester dans le royaume des cieux. Au contraire, il l'a même chassé du royaume des cieux. You know, if the Lord is proud of you, there will be temptation. Mm-hmm. Temptation will come. Mm-hmm. If he wants, he's proud of you. Mm-hmm. Are you getting it? Mm-hmm. Wenn der Herr stolz auf dich ist, sobald der Herr stolz auf dich ist, wird es eine Versuchung geben, wird es einen Test geben. Parce que dès que l'Éternel est fier de toi, sois conscient qu'il y aura automatiquement un test qui va suivre. Amen. Il y aura une tentation. He is not there to destroy you. That's the Lord. Amen. He actually wants you. You know, it's promotion. Sein Ziel ist es nicht, dich zu zerstören damit, sondern ganz im Gegenteil, es ist sogar eine Beförderung. Parce que son but n'est pas de te détruire, au contraire. Praise the Lord. Amen. James. Jacques. James 1. Jakobus 1. Jacques 1, verset 12. Jakobus 1, verset 12. He said, blessed is the man that endures temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that loved him. Amen. Praise the Lord. Amen. It's not for destruction. Anything from the Lord. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Das heißt, es geht ihm nicht darum, dich zu zerstören, sondern es ist wie eine Beförderung für dich. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. On peut voir que l'Éternel veut jamais te détruire, au contraire, il va même te donner une promotion, il va te lever. Amen. In verse 13, it says, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Please, again, you know, somebody can say, why should the Lord even allow it at all? Und im Fall von Hiob könnte man sich fragen, okay, warum hat der Herr das überhaupt zugelassen? Et au cas de Job, encore une fois, on peut se poser la question pourquoi l'Éternel a permis au diable de s'approcher à Job. I've thought of it a lot. Ich habe auch sehr oft darüber nachgedacht. Et j'y ai beaucoup réfléchi. Amen. It is like John the Baptist and Jesus. Es ist wie die Situation von Johannes dem Täufer und Jesus. C'est comparable à la situation de Jean-Baptiste et Jésus-Christ. You know, John was beheaded when Jesus was alive. But Jesus did not go and save him, even from the prison. Are you getting it? Mm-hmm. But he went to raise up Lazarus, mm-hmm. but not John the Baptist. Mm-hmm. Johannes the Täufer. That is, to even naturally, they were even related. Mm-hmm. They were cousins. Mm-hmm. Johannes der Täufer beispielsweise wurde enthauptet, während Jesus am Leben war, während Jesus noch agiert hat hier auf dieser Erde. Und Jesus ging aber nicht zu Johannes dem Täufer, um ihn beispielsweise zu retten oder ihn von den Toten aufzuwecken. Aber wir sehen, dass der Herr das durchaus getan hat im Leben von Lazarus beispielsweise, dass er ihn aus den Toten auferweckt hat. Und bei Johannes der Täufer, mit dem er eigentlich physisch gesehen sogar verwandt ist, der sein Cousin ist, bei ihm hat er sozusagen nichts gemacht. Et on peut voir que Jésus-Christ, enfin c'est comparé avec la situation de Jésus-Christ et Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste, Jésus-Christ l'a pas sauvé quand il était en prison, et Jean-Baptiste a été décapitulé quand Jésus-Christ était encore vivant, mais il n'est pas parti pour le ressusciter, alors qu'il avait ressuscité Lazare, par exemple. Praise the Lord. You know, since the fall of man, here is almost irrelevant for God. The earth here is almost irrelevant for him. Seit dem Sündenfall ist die Erde so gut wie irrelevant für den Herrn. Depuis la chute de l'homme, la terre comme telle n'a beaucoup plus d'importance pour Dieu. Amen. Even man and everything here, they are almost irrelevant. You know, there is like, you know, children. If you have a child, you know, you buy toys for that child. You know what is toys? What they used to play. Mm-hmm. That toy, you know that it's almost, the child might see the toy important to her or him. Mm-hmm. But you as the parent, you don't value the toy. You just see it irrelevant. Mm-hmm. Because it's a matter of time, that child will not need that toy any longer. Mm-hmm. I don't know if you understand it. Mm-hmm. Also, es ist gleichzusetzen, that's how he sees here. Es ist gleichzusetzen wie ein Elternteil, das ein Spielzeug kauft für sein Kind. Das Kind wird für eine gewisse Zeit mit dem Spielzeug spielen und für das Kind ist dieses Spielzeug vielleicht sogar das coolste und krasseste, was jetzt gerade irgendwie wichtig ist für das Kind. Aber für das Elternteil, aus Sicht des Elternteils, sieht er dieses Spielzeug als unwichtig an, weil er genau weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das Kind irgendwann mal mit diesem Spielzeug überhaupt gar nicht mehr spielen wird. Und genauso sieht der Herr diese Erde, dass diese Erde für ihn so gut wie irrelevant ist und so gut wie unwichtig ist und alles, was sich in dieser Erde befindet, ebenso. Et on peut comparer ça aussi avec un père ou une mère qui achète un cadeau à son enfant, un jouet, et ce jouet n'est pas de grande importance pour le parent, parce qu'il sait que l'enfant va seulement jouer une certaine période avec ce jouet, et après ça, quand l'enfant va grandir, ça sera plus d'importance. Et c'est la même chose avec nous aujourd'hui. Il sait que pour un certain temps, le monde est de grande importance pour nous, mais si on grandit en Dieu, si on grandit en nous, le monde ne sera plus d'importance pour nous, et c'est la même chose. Praise the Lord. Amen. Amen. You know, the children see the toys as heaven and earth. Just like we human, you know, the man see everything here as heaven and earth. Amen. I want to have a house, I want to have a car, I want to marry. It's that's heaven and earth. But you know, but the parents see the toys, they are just toys. Amen. Are just toys. Amen. So also the Lord just sees it as toys. That just what you play with. It's a matter of time, you don't even need them. Und für das Kind, aus der Perspektive des Kindes, ist dieses Spielzeug. Though he bought it, though he will give them to you. Mm. Though the parents bought the toys for them. Ja. Und aus der Perspektive des Kindes ist dieses Spielzeug, was es gerade bekommen hat von dem Elternteil, gerade aktuell vielleicht das Wichtigste im Leben von diesem Kind, weil dieses Kind nur noch dieses Spielzeug erachtet und dieses Spielzeug vielleicht unbedingt haben wollte. Und die Eltern dieses Spielzeug dann auch gekauft haben am Ende des Tages und das Kind sich mit diesem Spielzeug die ganze Zeit aufhalten wird. Ne? Und so ist es sozusagen zu vergleichen mit der Art und Weise, wie wir die Dinge dieser Welt hier sehen. Ne? Dass es so ein Spielzeug ist, das Haus zu haben, das Auto zu bekommen, die Ehe zu haben. All diese Dinge, diese irdischen Dinge, woran man trachtet und woran man festhalten möchte und die man unbedingt haben möchte, ist gleich sozusagen wie dieses Spielzeug für dieses Kind. Aber das Elternteil findet dieses Spielzeug so unwichtig und erachtet es als nichts an, weil dieses Elternteil genau weiß, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis das Kind dann irgendwann mal erwachsen wird und dieses Spielzeug dann auch nicht mehr ansehen wird und dieses Spielzeug auch irrelevant für das Kind sein wird, weil das Kind einfach da rausgewachsen ist. Und genauso wird es auch bei Kindern Gottes sein, dass je mehr sie halt in Christus wachsen, dass sie halt diese Dinge dieser Welt auch nicht mehr erachten werden, weil es eh irrelevant auch sein wird in ihrem Leben. Und dennoch sind es die Eltern selbst, die dem Kind dieses Spielzeug gegeben haben, dieses Kind dieses Spielzeug gekauft haben. Und dennoch ist es auch der Herr, der uns sozusagen segnet mit diesen irdischen Sachen. Aber diesen Wert, den diese Sache dann bekommt, wird dann irgendwann mal immer niedriger und niedriger, weil man immer mehr und mehr rauswächst und diese Sachen nicht mehr so als wichtig erachtet, sondern als irrelevant sieht. Praise the Lord. Encore une fois, c'est comme pour Dieu, le monde est comme un jouet qu'il nous a donné. Comme on a entendu là tout à l'heure avec l'exemple des parents, avec du jouet pour les enfants. Même si pour l'enfant ou pour nous, le monde peut être tout, notre Père est conscient que tôt ou tard, ce monde, ce jouet ne sera plus d'importance pour nous. Malgré que lui, il nous a accordé ce cadeau, c'est lui qui nous a donné ce monde, ou comme le père ou la mère a donné le jouet à l'enfant. Ils savent que le jouet comme tel n'est pas très important, parce que ce qu'on cherche est plus grand que ce monde. Ce que l'enfant cherche est plus grand que ses cadeaux, même si pour un certain temps, ce truc peut être le plus grand trésor que la personne peut avoir. Et c'est pour ça que c'est ça que l'Éternel m'a dit, pourquoi l'Éternel a permis au diable de tenter Job, parce qu'il était conscient que tout ce qui est sur le monde n'a pas une si grande valeur que la présence de l'Éternel dans la vie de Job comme tel. De Job, pas Job en français. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Again, Christ our protection. Christ ist unser Schutz. Le Christ notre protection. We have to know how. Wir sollten wissen, wie, die Art und Weise, wie uns schützt. Amen. Amen. Your true parents, brothers and sisters, children, husband, wife, friends, sisters, family, must be Christ. That is how he protects you. Und die Art und Weise, wie er dich beschützt, ist, indem du erkennst, dass deine wahren Eltern, deine wahre Mutter, dein Vater, deine Geschwister, deine Kinder, deine Ehe, dass das alles Christus ist. Et le vrai cadeau est de reconnaître et de savoir que tes frères et sœurs en Jésus-Christ, que tes parents en Jésus-Christ, que ton mari et ta femme en Jésus-Christ, qui c'est le Christ, c'est ça qui est ton vrai cadeau. Amen. Ta vraie protection, pardon. Without the flesh, Satan cannot destroy you. Amen. Ohne das Fleisch kann der Teufel dich auch nicht besiegen. Parce que sans la chair, le diable ne peut pas te vaincre. Amen. Without the flesh, Satan is powerless. Ohne das Fleisch ist der Teufel machtlos. Sans la chair, le diable est impuissant. Let us see how to render Satan jobless. James 4:7. Jakobus 4 an und sehen, auf welche Art und Weise wir den Teufel arbeitslos machen. On va lire Jacques 4 et on va voir comment rendre le diable. Amen. Impuissant, how to render him jobless. Hein? Abadlos. Mettre chers qui deviennent. Amen. It says submit yourself. Chômeur. Qui devient chômeur. This is French. Okay. Praise the Lord. Amen. Submit yourself therefore to God. Resist the devil. And he will flee from you. Amen. You see how to render him jobless. Yes. Submit to Christ. Amen. Jakobus 4, Vers 7. So unterwirft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und auf diese Art und Weise machen wir den Teufel arbeitslos, indem wir uns Gott unterwerfen. Jakob 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Et c'est comme ça qu'on fait du diable un chômeur, parce qu'il n'aura plus de travail, il n'aura plus de but dans nos vies, parce qu'il n'a plus accès à nos vies. Amen. Amen. There is no curse or charm that is greater than Christ. Es gibt keinen Fluch oder keine Verhexung, die sie aussprechen können, Chant, was yeah. größer ist Amen. Als Christus. Ja, aucun sort ou aucune malédiction qui est plus grand que Jésus-Christ. If their father Satan has been defeated, they are nothing. Wenn selbst der Vater der Satan bereits besiegt wurde, ist alles andere, was unter ihm gestellt ist, ebenfalls vernichtet. Donc si leur père le diable a été détruit, a été vaincu, il y a rien qui est en dessous du diable qui peut qu'on doit craindre parce que ces choses aussi ont été vaincues. Until you are out of Christ, nothing can harm you. Solange du nicht außerhalb von Christus bist, kann dich nichts antasten. Rien ne peut t'atteindre tant que tu es sous la protection de Jésus-Christ. You know that they are able to get to you. It means you are no longer of Christ. Die Tatsache, dass dich solche Dinge, also irgendwelche Flüche oder irgendwelche Sachen dieser Welt antasten können, sollte ein Anzeichen für dich sein, dass du nicht mehr in Christus drin bist und dass du außerhalb von Christus dich befindest. Donc si ces malédictions, si tes sorts peuvent t'atteindre, let's go to number 22. Let's quickly go there. Number 22. Number 22. Number 22. Wir lesen 4. Mose 22. Vers 6. Nombre 22, verset 6. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. There are people that we are against God's people. Amen. Amen. Und in dieser Situation gab es Menschen, die gegen Kinder Gottes waren. On peut voir que dans cette situation, il y avait des gens qui étaient contre les enfants de Dieu. Amen. Mm-hmm. This man named Balak was against him. Amen. Mm-hmm. In verse 6, he said, come now. He was sending to look for a prophet to come and curse them. Mm-hmm. To come and curse the people of God. Mm-hmm. Look at it, verse 6. Come now, therefore, I pray thee, curse me these people, for they are too mighty for me. Peradventure I shall prevail, that we may smite them, and that I may drive them out of the land. For I wot that he whom thou bless is blessed, and him who thou cursed is cursed, but not with God's children. Amen. Und wir sehen hier, dass versucht wurde, die Kinder Gottes zu verfluchen, ne? Dass, hier sozusagen darum gebeten wird, die Kinder Gottes zu verfluchen, aber du kannst keine Kinder Gottes verfluchen, weil man uns nicht verfluchen kann. Viens, je te prie, maudis ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui qui est maudit est maudit. Mais on peut clairement voir que un enfant de Dieu ne peut pas être maudit tant qu'on est sous la protection de Jésus-Christ, le Dieu. Amen. Amen. You know, Balaam has the power to curse and to bless, but not, it can never do it with God's children. Are you getting it? Und der Bileam, der hatte zwar die Autorität zu segnen und zu verfluchen, aber es wird überhaupt gar nichts bringen, einen Fluch auszusprechen gegen Kinder Gottes, weil es keine Macht haben wird. On peut voir que Balaam avait l'autorité, enfin la possibilité de maudire et aussi de bénir des gens, mais il n'était pas capable de faire avec les enfants de Dieu. Amen. Mm-hmm. Please, those of you that have time, you can also read here. Amen. Look at verse 12. Verse and God 12. Said unto Balaam, thou shalt not go with them, for thou shalt not curse the people, for they are blessed. Amen. Praise the Lord. Amen. The only blessed people are God's children, the true God's children, the Christ family. They are the only blessed people. Amen. He said, you cannot curse them. It's not possible. Because no curse can cause them. Und in Vers 12 sehen wir, dass der Herr hier zu Biliam sagt, ey, spar dir den Weg, weil du kannst sie nicht verfluchen, weil sie gesegnet sind. Und es gibt keinen Fluch, der ausgesprochen werden kann, der Kinder Gottes antasten kann, weil wir gesegnet sind vom Herrn. On peut voir que Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Donc, chaque enfant de Dieu est réellement béni et aucune malédiction peut les atteindre parce qu'ils sont bénis par Dieu lui-même. Amen. Amen. If you got also go to number 23, verse 11. Look at it. You know, Balaam tried to curse the people. He tried. Look at it. And when he cried, look at the results. Amen. Verse 11. 23:11. Lisons Kapitel 23, vers 11. Amen. Nombre 23, verset 11 maintenant. And Balaam said unto Balaam, What hast thou done unto me? I took thee to curse my enemies. And behold, thou hast blessed them altogether. Praise the Lord. 23:11. I took you to bless, to curse my enemy. That blessed the curse turned to blessing. Mm. Amen. Wir lesen hier die Stelle, nachdem Bileam tatsächlich versucht hat, die Kinder Gottes zu verfluchen. Aber wir sehen hier die Antwort, dass der Balak zu ihm sagt, ich habe dich holen lassen, damit du meine Feinde verfluchst. Und sieh, du hast sie sogar gesegnet. Das heißt, der Fluch, der ausgesprochen wurde, oder versucht wurde, ausgesprochen zu werden gegen Kinder Gottes, hat sich sogar als Segen für sie erwiesen. Und Verset 11, Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris de maudire mon ennemi, et voici, tu le bénis. Donc ça veut dire que, on peut voir que, même si, on peut voir que Balaam a vraiment essayé de maudire le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, mais cette malédiction qu'il a essayé de jeter sur les enfants de Dieu s'est retournée en une bénédiction. Donc c'est impossible de maudire les enfants de Dieu. You know, to curse people and to use charm on people. You know, here in Europe, I don't know if it's common, but in Africa, it's very common. Mm-hmm. Amen. Mm-hmm. You know, apart from Balaam and Bala, let's go to Genesis 12. Mm-hmm. Amen. Go to Genesis 12. Und schauen uns noch ein anderes Beispiel an, wo es auch darum geht, Kinder Gottes zu verfluchen oder zu verhexen. On va lire Genèse 12. On va voir un autre exemple où on a essayé de maudire maudire des enfants de Dieu. If you are really a son of God, you are not to be afraid of any charm or any curse. Mm. Wenn du wahrhaftig Sohn Gottes bist, dann solltest du dich vor irgendwelchen Flüchen oder irgendwelchen Hexereien, die ausgesprochen werden, dir gegenüber nicht fürchten. Si tu es réellement un enfant de Dieu, tu n'auras pas crainte de quelconque malédiction ou le sort que on veut envoyer vers toi. Genesis 12, 1 to 3. Esther Mose 12, 1 bis 3. Genèse 12, verset 1 à 3. Now the Lord has said unto Abram, Get thee out of your country, and from your kindred, and from your father's house, unto a land that I will show thee. But first of all, separate from them. Are you getting it? Don't be one with them. Don't be one with those I don't want you to be one with. Is somebody getting it? You know, all the things from the Lord is not automatic. You must obey his voice. He's telling, there's a command here. Amen. He's telling Abraham. He said, leave your family. Leave the flesh. Und wir sehen hier, dass der Herr Abraham sozusagen beauftragt, sein Land und seine Verwandtschaft, das Land aus seiner Verwandtschaft zu verlassen. Ne? Und das ist sozusagen ein Gebot, was der Herr ihm sagt, dass er da rausgehen soll, dass er diese Leute verlassen soll, dass er diesen Ort verlassen soll, weil der Herr einen anderen Ort für ihn geplant hat. Und es geht nicht nur darum, dass der Herr sozusagen einen segnet oder was ausspricht, sondern es geht auch darum, dass man handelt nach dem, wie der Herr halt gesprochen hat. Ne? Und hier sehen wir auch im Leben von Abraham, dass er erstmal rausgehen musste von diesen Leuten und rausgehen musste aus diesem Ort. Genèse 12, verset 1. Après, on peut voir que on est seulement sous la protection de Dieu si on agit aussi selon sa volonté. Donc Dieu va nous parler comme il a parlé à Abraham. Il a dit de quitter le pays de son père et de quitter la maison de son père. Et après avoir agi selon la volonté de Dieu, là il est sous la protection et on va voir comment ça continue dans les versets. You know, until Abraham must leave there. He must have to obey the voice of God. Mm-hmm. And, amen, until he obey the voice of God, there is no and. Mm-hmm. You get it? Mm-hmm. And I will make of thee a great nation. And I will bless thee and make your name great. And that shall be a blessing. Und wir sehen, dass sozusagen in Vers 1 dieses Gebot kam vom Herrn, was Abraham zu tun hatte, und danach folgt erst der Segen. Ne? Also ohne Gehorsam wird auch dieser Segen nicht anschließend folgen, der daraus resultiert. Ne? Das heißt, wir müssen von unserer Seite aus auch erstmal das tun, was der Herr gesagt hat, und dann erst später sehen wir, dass der Herr diesen Segen dann ausgesprochen hat gegenüber Abraham. Mmh. Encore une fois, on peut voir que l'Éternel a d'abord parlé et après il lui a donné la promesse qu'il fera de lui je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Donc on doit d'abord obéir à sa voix afin qu'il puisse nous donner la bénédiction qu'il a pour nous. You can see here the Lord is saying, he said to Abraham, leave your natural family. Today, who is your family? Amen. Is it the family of Christ or the family of the flesh? There cannot be both. Amen. You choose who your family is. Amen. And it must be of Christ alone. That's what the Lord is saying here. Und wir lesen hier im Leben von Abraham, dass der Herr ihm auch gesagt hat, dass er seine Verwandtschaft und das Land, was er vorher gekannt hat, dass er da rausgehen soll, ne? Dass er seine alte Familie hinter sich lassen soll und dorthin gehen soll, wo der Herr ihn aussendet. Und wir sollten uns auch fragen, wer ist unsere Verwandtschaft? Ne? Wen erachten wir als unsere Verwandtschaft? Ist es die natürliche Familie oder sind es die Kinder Gottes? Ne? Weil es sollten die Kinder Gottes in unserem Leben sein und nicht die Verwandtschaft, aus der der Herr eigentlich möchte, dass du rausgehen sollst. On peut voir que l'Éternel a dit à Abraham de quitter sa famille, de quitter son pays. Donc c'est très très important de savoir qui est ta vraie famille. Est-ce que c'est la famille selon la chair ou ta famille selon l'esprit, donc les vrais enfants de Dieu. On doit être conscient qu'on doit prendre un choix et ce choix doit toujours être la famille de Dieu. Amen. Who are your friends? Who are those you call every day? Amen. Who are those? There's no day you cannot even call them. Amen. Are they God's children? You know, darkness and light cannot work together. Are you getting it? Yeah. The Lord said, come out of them so that I will be your father. Wer sind deine Freunde? Wer sind die Leute, auf die du dich verlässt, die Leute, denen du vertraust? Sind das Kinder Gottes? Die Leute, mit denen du jeden Tag sprichst, mit denen du jedes Mal Kontakt hältst? Sind das Kinder Gottes oder sind das die Menschen dieser Welt? Weil der Herr sagt, komm raus aus diesen Leuten, komm raus aus diesen Menschen dieser Welt, damit ich dein Herr sein kann. Nun, c'est très important d'examiner tes relations. Qui sont les personnes avec qui tu es un, avec qui tu parles chaque jour, avec qui tu es régulièrement en contact. Est-ce que ce sont les enfants de Dieu ou les relations de ce monde? Parce qu'on peut voir que l'Éternel veut qu'on puisse sortir de ces gens, enfin les gens de ce monde, afin qu'on puisse être rempli de sa propre personne. Praise the Lord. Mm. The same thing is in 1 Corinthians 6. Put your finger in Genesis 12, please. Amen. Evil communication corrupt good manners. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. What you discuss together might be good, but is it Christ? Might be what this world called good, but is it Christ? Was ist es, worüber ihr euch unterhaltet, ne? Wenn du dich beispielsweise mit Leuten unterhältst, ne? Das kann vielleicht gut sein, die Unterhaltung, aber ist es wirklich Christus? Basiert es auf Christus? On va lire 2 Corinthiens 6, on peut voir que if communication. Donc une conversation mauvaise va aussi affecter ta manière de vivre, va aussi affecter tes habitudes. Selon le monde, les sujets que vous avez peuvent être bons, mais est-ce que ces sujets sont réellement le Christ? You know, so many times we are so used to places that we don't even understand the meaning any longer. If you look at 2 Corinthians 6 here, from verse 14, it says, be ye not unequally yoked together with unbelievers. Amen. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? And what conquered had Christ with Belial? Or what part had he that believed with infidel? And what agreement had the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk in them. And I will be their God, and they shall be my people. Amen. Wherefore come out from among them. The same thing brought, you know, it took Abraham out of them. Amen. He said, wherefore come out from them, and be ye separate, said the Lord. And touch not the unclean thing, and I will receive you. And verse 18 is very important. And will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. Amen. Praise the Lord. Amen. It means until you are out of there, you are not a son, you are not a daughter. Amen. Amen. Please go back to Genesis 12. There's a place we still want to go there. Amen. Und wir sehen hier ab Vers 17 und 18, sagt der Herr genau dasselbe, was auch Abraham geboten hat. Es geht hinaus von ihnen, sondert euch ab von diesen Menschen, damit ich euer Vater sein kann und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein. Das bedeutet, dass solange wir uns nicht ausgesondert haben von diesen Menschen, sind wir noch keine Söhne und Töchter von Christus. Vers 17 et 18, 2 Corinthiens 6. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc on peut voir, c'est la même chose qu'il a aussi dit à Abraham. Donc sors d'abord de là où tu te trouves et viens vers moi. Et là, je vais t'accorder ma bénédiction. Parce que là, c'est seulement quand on renonce à nos parents charnels que Dieu peut devenir nos parents spirituels. You know, these people may be your daughter, your sons, your father, your mother. Say, don't be one with them. If not, you are not my son. Amen. Vielleicht ist es deine Tochter oder dein Sohn oder andere Menschen, die dir sehr nahe stehen. Or even your husband. Oder dein Ehemann sogar, von dem der Herr sagt, sonder dich ab von diesen Leuten, sei nicht eins mit diesen Leuten, weil sonst kann ich nicht dein Vater sein. Et ces personnes peuvent être ta fille, ton fils, tes parents, même ton mari. Et si l'Éternel dit écarte-toi de ces personnes afin qu'ils puissent devenir ton père, c'est ça qu'on doit faire. Praise the Lord. And verse 3 of Genesis 12, please. Genèse 12, verset 3. Amen. Amen. Amen. Amen. Until you obey the voice of the Lord, here does not belong to you. Look at verse 3 again. Verse 2 and verse 3 does not belong to you. And I will bless them that bless thee, and I will curse them that curse thee. And in thee shall all families of the earth be blessed. Praise the Lord. Halleluja. Und wir lesen hier in Vers 2 und Vers 3 den Segen, den der Herr ausgesprochen hat für Abraham, ne? Und für seine Kinder. Aber das trifft erst auf dich zu, wenn du auch Vers 1 sozusagen erfüllt hast, ne? Wenn du dich ausgesondert hast von diesen Menschen. Erst dann trifft Vers 2 und 3 auf dich zu. Und solange du das nicht gemacht hast, gelten diese Verse nicht für dich. On peut voir que verset 2 et verset 3 sont seulement valables pour toi si tu as obéi à ce que verset 1 dit. Donc si tu t'es vraiment écarté de ces gens, que ce soit ta famille, que ce soit des relations mondaines et tout, là, tu auras accès à la bénédiction que l'Éternel a pour toi. Mais c'est seulement quand tu obéis. Et, ouais. Praise the Lord. And you know... What the Lord wrote here is not for Abraham alone. It's for you and me also. Und das, was der Herr hier gesagt hat und ausgesprochen hat, das gilt nicht nur für Abraham, sondern auch für uns. Et ce que l'Éternel a dit ici n'est pas seulement valable pour Abraham, mais pour toi et moi aujourd'hui aussi. Amen. Amen. In Romans 2:11, we said God is no respecter of a person. Amen. In Romans, you see, it's not just he's not respecting Abraham. In Römer 2 lesen wir das. Römer 11 lesen wir. Römer 2, Vers 11 lesen wir, dass der Herr nicht das Ansehen der Person sieht. Das heißt, es geht hier nicht um Abrahams Person, weil der Herr Abraham unbedingt als Person ansieht und deswegen nur für Abraham diesen Segen ausspricht, sondern er spricht sie für alle seine Kinder aus. Praise the Lord. Romains 12, Let's go to Romans 2. Romains 2, verset 11. Romans 2. Okay, what will help us to read? Romans 2, 11. Wir lesen Römer 2, Vers 11. Merci. For God shows no partiality. For there is no respect of persons with God. Praise the Lord. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Amen. Amen. There is no respecter of person, of a person with God. Amen. It was not respecting a person. Abraham believed it. And that's why everything worked out. Amen. So also, we should not be a respecter of a person. Es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Und das gab es halt auch nicht im Fall von Abraham. Ne? Nicht Abraham respektiert und ihn sozusagen als Person besonders angesehen. Und genauso sollten wir halt auch kein Ansehen der Person haben gegenüber irdischen Menschen. Et pour Dieu, il s'agissait pas d'Abraham comme tel. Donc il a jamais respecté la personne d'Abraham. Pour lui, il ne respecte pas l'homme, mais seulement son propre. Amen. We should not be a respecter of a person. Wir sollten kein Ansehen der Person haben. On doit pas avoir la crainte de l'homme ou respecter l'homme comme tel. Go to James 2, please. Lesen Jakobus 2. Jacques 2. James 2. Praise the Lord. Amen. James 2, verse 9. Jakobus 2, Vers 9. Jacques 2, verset 9. Amen. He said, but if you have respect to persons, you commit sin. Is somebody getting something here? Amen. If you have respect to persons, you commit sin. Mm. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde. Jacques 2, verset 9. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes. Yeah. Amen. And are convinced of the law as transgressors. Amen. Vous êtes condamné par la loi comme des transgresseurs. He does not have a respect for a person. And also, he does not want us to have a respect for a person. I will give you an example. Gott hat kein Ansehen der Person und er möchte auch nicht, dass wir irgendwelche Menschen im Fleisch ansehen. Dieu n'a pas de respect d'acception pour les personnes et c'est la même chose qu'il veut aussi pour nous. Il veut pas qu'on ait l'acception pour les gens. Je vais vous donner un exemple. Und ich werde euch auch ein paar Beispiele geben. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I use Mercy as an example, please. Mercy and myself. Nehme Mercy und mich als Beispiel. Je vais prendre Mercy et moi comme exemple. Amen. Mercy is not my daughter because I gave birth to her. Mercy ist nicht meine Tochter, weil ich sie geboren habe. Because she is my biological child. Ich sehe Mercy nicht als meine Tochter an, weil sie meine biologische Tochter ist. Mercy, par exemple, n'est pas ma fille parce qu'elle est ma fille biologique. She is my daughter because she is Christ. Ich sehe sie aber als meine Tochter an, weil sie Christus ist. Elle est ma fille parce qu'elle est le Christ. Amen. So also, I should not be her mother because I gave birth to her. Und genauso sollte ich naturally auch nicht als ihre natürliche Mutter angesehen werden, weil ich sie geboren habe. Et c'est la même chose, c'est aussi valable dans le sens inverse. Je suis pas sa mère juste parce que je lui ai donné parce que je suis sa mère. I hope you get it. Yeah. I mean, she should not see me as her mother because I am her biological mother. She should see me as her mother because I'm Christ. Everything should be Christ. That is how the Lord can protect us. Sie sollte mich aber stattdessen als Mutter sehen, weil ich Christus habe, weil ich Christus bin. Und genauso sollte es in unserem Leben sein, dass wir alles mit Christus verbinden. Und so kann dieser Schutz sozusagen und dieser Segen für uns halt auch in Kraft treten. Donc, elle doit pas me voir comme sa mère, parce que je suis sa mère biologique. Elle doit me voir comme sa mère parce que je suis le Christ. Praise the Lord. Hallelujah. In Matthew 12, you can see that Jesus did not have respect for the mother. It was not a respect for her. Are you getting it? Wir lesen Matthäus 12 und sehen, dass auch Jesus kein Ansehen hatte vor irgendeiner Person. He was his mother. Und halt auch nicht vor seiner eigenen Mutter. So called mother. On peut voir que Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, la même chose était aussi valable. Il a aussi dit à sa mère que elle n'est pas sa mère, seulement les gens qui font la volonté de son père. Amen. Susie, can you help us to read verse 46, please? Matthieu 12, verset 46. Matthieu 12, verset 46. Während er aber noch zu dem Volk redete, siehe, da standen seine Mutter und seine Brüder draußen und wollten mit ihm reden. Praise the Lord. Hallelujah. While he yet talked to the people, behold his mother and his brethren stood without desiring to speak with him. Then one said unto him, behold your mother and your brethren stand without desiring to speak with thee. But he answered and said unto him that told him, who is my mother and who are my brethren? And he stretched forth his hand towards his disciples and said, behold my mother and my brethren. For whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my mother and sister, my brother, my sister, and my mother. Praise the Lord. Amen. The Lord hates to be a respecter of a person. He hates it. Der Herr hasst es, wenn wir Ansehen der Person haben. L'Éternel déteste quand on a l'acception des personnes, quand on respecte la personne à cause de leur statut ou quoi que ce soit. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. God is no respecter of a person. Whatever he wrote concerning Abraham is for us today. Amen. Amen. You can go to, you know, it's in Romans 4 also. Amen. Praise the Lord. Und der Herr, und weil der Herr kein Ansehen der Person sieht, ist das, was er für Abraham geschrieben hat, gilt auch für uns als seine Kinder. Und das können wir auch in Hebräer lesen. L'Éternel. L'Éternel déteste l'acception des personnes. C'est la raison pour laquelle ce qu'il a dit à Abraham est aussi valable pour nous aujourd'hui. Et on va lire Hébreu. Amen. On l'a vu aussi dans Hébreu. Praise the Lord. Alléluia. You know, Abraham believed God to the extent that he did not keep his only son Isaac away from him. Amen. Remember Genesis 22. We are not going. He did not prefer his son to God. He did not, because of his son, disobey the voice of God. Amen. Abraham hat den Herrn so stark geglaubt, dass er noch nicht mal seinen einzigen Sohn vorenthalten hat gegenüber Gott. Er hat so sehr geglaubt, dass er bereit war, seinen Sohn auch sozusagen dem Herrn zu opfern, weil er so stark geglaubt hat. On peut voir que Abraham, il a tellement cru en Dieu qu'il n'a pas favorisé son seul fils Isaac à Dieu. Il était prêt à sacrifier son fils Isaac pour Dieu. Amen. Amen. Abraham loved his son, Isaac. Abraham hat seinen Sohn Isaac geliebt. Abraham a aimé son fils Isaac. But not with the love of this world. Aber nicht mit der Liebe. Is somebody getting it? Amen. Mais pas avec l'amour de ce monde. But with God kind of love. Aber mit der Liebe von Christus. Mais avec l'amour de Dieu. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Can we believe like him? Und können wir auch so glauben wie Abraham? Est-ce qu'on peut croire comme Abraham? Amen. Amen. If we do what is written for him, it's also for us. Go to Romans 4, please. Können wir wirklich glauben, dass das, was für ihn geschrieben wurde, dass es auch für uns gilt? Und wir lesen Römer 4 dazu. On va lire Romains 4. Est-ce qu'on est capable de croire que ce qui a été écrit ou a été dit à Abraham est aussi valable pour nous aujourd'hui? Amen. Amen. Romans 4, 23 and 24. 23 et 24. He said, now it was not written for his sake alone, that it was imputed to him, but for us also, you see there, to whom it shall be imputed if we believe on him that raised up Jesus, our Lord from the dead, Amen. Who was delivered for our offenses and was raised again for our justification. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If we believe like Abraham. Wenn wir wirklich so glauben wie Abraham. On a vraiment croire comme Abraham, versets 23 et 24, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fit imputé. C'est encore à cause de nous et que cela sera imputé à nous qui croyons en celui qui a ressuscité les morts, Jésus notre Seigneur. Look at what Jesus said about Abraham. Abraham, you know Jesus, he knows who Abraham. Who Abraham was. Amen. Jesus wusste, wer Abraham war. Et Jésus-Christ, il savait qui est Abraham. Amen. The Lord should know who you are. Und der Herr sollte wissen, wer du bist. Et notre Seigneur doit aussi savoir qui. Amen. He want to know you. Er möchte dich kennen. Il veut te connaître. Amen. In John 8, verse 30 to 40, you can see there what the Lord said concerning Abraham. In Johannes 8 lesen wir, was der Herr über Abraham ausgesprochen hat. Et dans Jean 8, 30 to 40, de 30 à 40, on peut voir ce que Jésus-Christ a dit sur Abraham. Amen. Talks about Abraham. Er spricht hier über Abraham. Il parle d'Abraham ici. He said, if you are really Abraham's children, you will love me, you will know me, you will believe me. Mm. Amen. Because Abraham know me. He believed me. Are you getting it? Und er sagt hier, wenn ihr wirklich die Kinder Abrahams wärt, dann würdet ihr die Werke von Abraham tun, ne? Weil Abraham mir geglaubt hat und ihr mir nicht glaubt. Jésus-Christ leur a dit aux pharisiens que si vous êtes réellement les fils d'Abraham, vous allez aussi faire ce qu'Abraham a fait, parce qu'Abraham a cru en moi. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Christ is ever ready to protect his soul. Christus ist immer bereit, seine eigenen zu beschützen. Jésus-Christ est toujours prêt à protéger les siens. But can we believe and trust him? Aber können wir ihm wirklich glauben und vertrauen? La question est, est-ce qu'on croit vraiment et on a vraiment confiance qu'il peut le faire? And live all for him. Und können wir wirklich alles für ihn loslassen? Est-ce qu'on peut tout quitter pour lui? All for him, all. Alles loslassen. Tout, on a vraiment tout. Remember, Peter said we left all. Und auch Petrus hat gesagt, ja, wir haben alles verlassen. Rappelez-vous que Pierre a dit on a tout quitté pour toi. Can you live all for Jesus? Kannst du wirklich alles für Christus loslassen? Est-ce que tu peux vraiment tout laisser pour Jésus-Christ? Can you live the past, the present, the future for Jesus? Mm-hmm. Kannst du die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft für Christus lassen? Es-tu capable à laisser ton passé, ton présent et ton futur? Amen. Pour Jésus-Christ? Can we really live there for him? Mm-hmm. No, everything in our life. Our money, our job, you know, whatever it is, whatever desire we have had in the past, sex or whatever, can we live all for Jesus? Können wir auch wirklich? It's not living 99.9. Living them 100% for him. Können wir auch wirklich alles, was uns betrifft, all unsere Finanzen, all unsere Wünsche, all diese ganzen Begierden, die wir hatten, können wir das alles wirklich 100%ig für Christus loslassen und ihm übergeben? Est-ce qu'on est vraiment capable à tout laisser, à tout remettre dans les mains de Jésus-Christ, ce qu'on aimait, que ce soit l'amour envers l'argent, le sexe, quoi que ce soit, les choses qui nous gardent en captivité dans l'ancienne vie. Est-ce qu'on est vraiment capable de le laisser pour Jésus-Christ? Amen. Amen. How can we say we left all for Christ if we are finding it so difficult to leave just money or any material things for him? Wie können wir von uns aus behaupten, wir hätten alles losgelassen für Christus, wenn wir schon Schwierigkeiten haben, weil Kleinigkeiten wie Geld oder House, Car. Ein Haus oder ein Amen. Auto, dass dir das schon schwerfällt, yeah. diese Dinge loszulassen für Christus. Und dann willst du behaupten, du hast wirklich alles losgelassen? Comment est-ce que tu es capable de dire que tu as tout laissé pour Jésus-Christ, mais tu n'es pas capable de donner ton argent ou alors de laisser ta voiture ou quoi que ce soit pour Jésus-Christ? Amen. Amen. Or even our parents, our children, or even our friends, you know, degree, you know, how can we say, you know, remember the yellow house that we are in touch with in Nigeria? I can see, you know, anytime I think how, you know, to live something for Christ sometimes is so difficult. Mm-hmm. Amen. How people hold on to things. Mm-hmm. That to live it, you know, if you cannot live a house for Christ, is it your life you can give him? Mm-hmm. You know, people want to give him, they want to give him their life. But they don't want to give, they'll say, I submit your life, my life into your holy hand. But their decision, they will never give it to him. Mm-hmm. Their reaction, or whatever they love, they hate, their desire, their lust, they will never give it to him. But they want, you know, if you cannot give the least, how can you even give the much? Und es fällt Leuten so schwer, Sachen loszulassen. Und das erkenne ich halt auch in der Situation, die wir mit unserem Haus haben in Nigeria, dass Leute so stark an Dinge festhalten und Schwierigkeiten haben, diese Sachen loszulassen. Ne? Wenn, also es gibt viele Leute, die halt bereitwillig Gott ihr Leben übergeben wollen. Aber wie willst du Gott deinem Leben übergeben, wenn du noch nicht mal irgendwie ein Haus übergeben kannst oder irgendwie eine Summe übergeben kannst? Also die kleinsten Dinge kannst du halt nicht übergeben, die weitaus größer sind als dein Leben. Aber du möchtest dein Leben Christus übergeben. Das wird nicht funktionieren. Und es ist wirklich important qu'on doit s'examiner, parce qu'on dit toujours que ouais, je donne ma vie à Dieu, je donne ma vie à Jésus-Christ, mais on n'est pas capable à donner ce qui est dans nos vies à Jésus-Christ, à donner nos décisions à Jésus-Christ. Si tu n'es pas capable à donner ton argent, les désirs de ta chair et tout, comment tu veux dire que tu peux donner la plus grande chose que tu as à Jésus-Christ qui est ta vie, si tu n'es pas capable à donner les petites choses qui sont dans ta vie à Jésus-Christ? C'est la même chose aussi avec la maison, avec la personne avec qui on est en contact pour la maison au Nigeria. Si cette personne est vraiment en Jésus-Christ, elle doit être capable de donner aussi sa maison pour Jésus-Christ avant de donner sa vie à Jésus-Christ. Praise the Lord. Amen. Amen. Please, today is the last Sunday before we travel to Nigeria. Amen. So please, I need your time. Amen. I want to finish this message. On Wednesday, we'll just be, I don't know. Amen. Amen. As the Lord directs us. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Which is greater? Our life or any material things? Amen. Was ist größer, dein Leben oder irgendwelche materiellen Dinge? Qu'est-ce qui est plus grand, nos vies ou les choses matérielles? Amen. Amen. If we cannot do the least, how are we sure? Or how can we do even the much? Amen. How can we even show that our life belongs to him? Wenn wir das Geringste nicht mal vollbringen können, wie wollen wir denn das Größte dann machen? Wenn wir dann nicht mal die kleinen Sachen abgeben können, wie können wir dann sicher sein, dass unser Leben auch tatsächlich Christus gehört? Si on n'est pas capable de donner les petites choses dans nos vies à Jésus-Christ, comment on va être capable de dire, comment on est capable de dire que on veut donner nos vies à Jésus-Christ? If we cannot give him our children, our parents, our friends, our wife, our husband, whatever it is, how are we sure we have given him our life? Wenn wir nicht mal in der Lage sind, dem Herrn unsere Kinder, unsere Ehemänner, unsere Eltern, unsere Geschwister zu übergeben, wenn wir das nicht schaffen, wie wollen wir dann sicher gehen, dass unser Leben auch wirklich bei Christus ist und zu Christus gehört? Si on n'est pas capable de donner nos enfants, nos parents, nos maris, nos femmes à Jésus-Christ, comment on peut être capable de donner nos vies à Jésus-Christ? Look at what Satan said concerning life in Job 2. Wir schauen uns Hiob 2 an und sehen, was der Satan in Bezug auf das Leben sagt. On va aller encore une fois dans Job 2 pour voir ce que le diable a dit concernant la vie. Verse 4, il said, and Satan answered the Lord and said, skin for skin, yea, all that a man hath will he give for his life. Mm. I don't know if you get it. Mm. Der Satan aber antwortete dem Herrn und sprach Haut für Haut, ja, alles was der Mensch hat, gibt er hin für sein Leben. Welcher Vers ist das? 4. Hiob 2, Vers 4. Job 2, verset 4, et Satan répondit à l'Éternel, peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. You can see he say, he's talking about how man loves his life. Und der Satan drückt sozusagen hiermit aus, wie sehr der Mensch einfach an sein Leben hängt. Ne? Weil der Satan ist halt bewusst, wie sehr der Mensch einfach sein Leben liebt, dass er wirklich alles hergeben würde für sein Leben. Ja, on peut voir que. Et le diable dit ou est conscient que l'homme peut tout donner pour sa propre vie. Is there anything too much to give to Christ? Ist irgendwas wirklich zu groß, um es Christus abgeben zu können? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment trop grand pour le donner à Jésus-Christ? Is there any land we cannot go for him? Gibt es irgendein Land, wo wir nicht für ihn hingehen können? Ja, yeah, ist ein Land. Achso, eine Länge. Achso, ich hatte Land. Eine Länge, die zu lang ist für Christus. Y a-t-il quelque chose de si grand, de si long qu'on ne peut pas donner à Jésus-Christ? Amen. He left all for us. Er hat alles für uns hinter sich gelassen. Il a tout quitté pour nous. Amen. He is not telling us to do what he did not do. Und er sagt uns nicht irgendwas, dass sie tun soll, was er nicht schon auch getan hat. Il ne dit pas de faire quelque chose que lui-même il n'a pas fait. He left all for us. Er hat alles hinter sich gelassen für uns. Il a tout quitté pour nous. And that's why nothing could stop him. Und deswegen konnte from ihn saving us, because he left all. Und deswegen konnte ihn nichts dabei aufhalten, uns zu retten, weil er wirklich alles verlassen hatte. Il a tout quitté pour nous. C'est la raison pour laquelle que rien ne pouvait le stopper. Ou l'empêcher de nous sauver. Amen. You can see how he left Mary. Amen. He left all. And that's why he was able to save us. What can we not live for him? Und wir sehen, dass er auch in der Lage war, Maria beispielsweise zu verlassen. Er hat wirklich alles verlassen, um uns zu retten. Und was ist das, was wir nicht verlassen können für ihn? On peut même voir qu'il a laissé sa mère, il a laissé Marie. Pour nous. Donc, qu'est-ce que nous, on ne peut pas laisser pour lui? Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. You know, in John 10, 17 and 18, he did not force himself or struggle to live on. Amen. He said, I took decision to live on. Amen. It was not by force. No one forced me. My father did not even force me. I did not force myself. Well, you know, until it comes to force, why can we not be there for Christ Jesus? Und in Johannes sagt Jesus selbst, dass es war noch nicht mal irgendwie, es hat ihm nicht viel Kraft gekostet, die Sachen hinter sich zu lassen, sondern er hat diese Dinge freiwillig hinter sich gelassen, um uns zu retten. Es hat ihm nicht irgendjemand noch überreden müssen oder ihn zerren müssen, sondern er hat es freiwillig mit Leichtigkeit getan. On peut voir que dans Jean 10, il sait que Jésus-Christ, Jésus l'a fait avec joie. Il a tout laissé pour nous, afin de nous sauver avec joie. Personne n'a dû le convaincre. Personne n'a dû convaincre Jésus-Christ de nous sauver. Il l'a fait avec joie. Whatever you refuse to let go, we take you away from Christ. Alles, it's as simple as ABC. Alles, was du nicht für Christus loslassen kannst, wird dich von Christus fernhalten oder von Christus abbringen am Ende des Tages. Et ce que tu ne peux pas quitter pour Jésus-Christ, ce que tu ne peux pas aborder pour Jésus-Christ, c'est cette chose qui va te écarter, qui va t'arracher de Jésus-Christ. C'est aussi simple que ça. Amen. Amen. If you look at Jesus, nothing could stop him. Amen. Wenn wir uns Jesus anschauen, dann sehen wir, dass nichts und niemand ihn aufhalten konnte. Rien n'a pu empêcher Jésus-Christ. Because he left all. Weil er alles verlassen hatte. Parce qu'il a tout quitté. Amen. Amen. And you know, in John 11, we were there on Wednesday, verse 39 and 40. You know, Martha, the story of Martha and Lazarus. Amen. You know, after Lazarus was dead and buried 4 days later. Amen. And Jesus came. And you know, the Lord spoke to Martha. And Martha said, I believe. And when Martha, Mary, Jesus was now going to the grave. And, you know, Martha now said, it's already smelly. It's already smelly. And Jesus said, did I not tell you that if you believe, there will be no smell? Am Mittwoch haben wir die Geschichte von... If you believe, nothing can stop you. Am Mittwoch haben wir die Geschichte von Lazarus und seinen Geschwistern gelesen, als Jesus auf dem Weg war, Lazarus zu retten und er Martha begegnet ist und Martha ihm die Situation erklärt hat und der Herr ihr gesagt hat, hey, du sollst glauben, dass ich die Auferstehung bin. Und Martha hat gesagt, ja, ich glaube. Und dann, als der Herr sozusagen auf dem Weg war, Lazarus zu retten, kam ihm Martha entgegen und sie hat gesagt, Herr, dass er sozusagen schon seit 4 Tagen tot ist. Und der Herr muss sie sozusagen nochmal daran erinnern, hey, habe ich nämlich gesagt, dass du glauben sollst? Ne? Und ja. You still remember? Et mercredi, on avait vu, on a lu encore une fois l'histoire de Lazare et ses sœurs. Quand Jésus-Christ était en route pour ressusciter, pour sauver Lazare, Marthe avait des doutes et Jésus-Christ lui a dit que tout est possible si elle croit réellement. Mais on peut voir que quand ils étaient arrivés près du tombeau, elle a encore eu des doutes. Malgré que Jésus-Christ lui avait dit de ne pas douter. Amen. You know, naturally, there's not anyone can do. The dead has been, that man has been buried since 4 days. Mm-hmm. Amen. Natürlich gesehen, hätte wirklich kein Mensch irgendwas tun können, weil der Mann war schon seit 4 Tagen begraben. Et si on regarde ça dans un aspect physique, dans un aspect terrestre, l'homme a été, donc Lazare a été enterré pendant 4 jours, donc il n'y avait rien qui peut changer cette situation, ce fait. Amen. But we should remember that we are not natural people. Non, mais... Wir sollten uns daran erinnern, dass wir keine natürlichen Menschen mehr sind. Mais on doit se rappeler que nous ne sommes plus des hommes terrestres. Amen. 1 Peter 2:9 called us a special people. The people of God. Amen. Peculiar people. In 1. Petrus 2 lesen wir, dass wir besondere Menschen sind, dass wir Auserwählte sind. Dans Pierre, verset 2, il est écrit que nous sommes des gens extraordinaires, des gens qui ont été choisis. Amen. So also is Colossians 2, verse 9 to 13. Amen. He said, the Godhead live inside us. God the Father, God the Son, God the Holy Ghost. Amen. Und auch in Kolosser 2 lesen wir, dass es die Gottheit in uns lebt, ne? Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Et dans Colossiens, il est écrit que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit vit en nous. Praise the Lord. Alleluia. Please refuse to become like the salt Jesus talked about. Matthew 5. We will go to this very one. Matthew 5, verse 13. Wir lesen Matthäus 5 und lesen das, was der Herr gesagt hat über das Salz und weigere dich, dieses fade Salz zu werden, von der Herr hier gesprochen hat. Matthew 5, verse 13. On va lire Matthieu 5, verset 13. Matthäus 5, verse 13. You see that? He said, you are the salt of the earth. But if the salt have lost its savour, wherewith shall it be salted? It is therefore good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Praise the Lord. Refuse to be the salt that Jesus talked about here. Weigere dich wirklich, dieses fade Salz zu werden, von der Herr hier in Vers 13 spricht. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc on doit vraiment refuser d'être le sel qui a perdu sa saveur. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We will start from here on Wednesday. Mm-hmm. Please let us also, the Lord wants us to beware of tradition of men. Mm-hmm. Amen. The tradition of men and of religion. Mm-hmm. Der Herr möchte auch, dass wir uns in Acht nehmen vor menschlich gemachten Traditionen und menschlich gemachten Traditionen und Ritualen, Gebräuchen, all das, was menschlich gemacht ist, davon sollen wir uns in Acht nehmen. Et l'Éternel veut vraiment qu'on fasse attention aux religions ou aux traditions créées par l'être humain. It's a true tradition we fight here. Denn das, we opposite here. Denn all diese menschlichen Gebräuche und menschliche Traditionen sind gegenteilig von Christus und das wird ihn ankämpfen. Parce que on le combat à travers ces traditions. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. So we are closed for today. Amen. Amen. Praise the Lord.